Im Westen sind die heranwachsenden Generationen nicht nur gebildeter, sondern auch progressiver als ihre Eltern- und Großelterngeneration. So liegt in Deutschland die Akademikerquote mit knapp 18% zwar schon auf dem Höchststand seit Kriegsende, doch bei den jungen Deutschen ist sie fast dreimal so hoch. Inzwischen machen über 50% eines Jahrganges Abitur und beginnen danach zum Großteil ein Studium. Weltweit zeigt sich, je jünger und gebildeter jemand ist, desto weniger neigt er zu Fremdenfeindlichkeit. Autoritäre Populisten wie Trump oder Orban könnten zwar noch einige Zeit Erfolge feiern, doch ihr Rechtspopulismus markiert ein letztes Aufbäumen der alten Welt gegen die progressive Revolution. Das Ziel einer freiheitlich-demokratischen Weltordnung ist natürlich noch lange nicht erreicht. Laut einer aktuellen Studie des Economist leben heutzutage nur etwa 4,5% der Weltbevölkerung in sogenannten vollständigen Demokratien, beispielsweise in Deutschland, Frankreich, Kanada oder Costa Rica, also insgesamt nur etwa 350 Millionen Menschen. Dagegen leben etwa 3,3 Milliarden, also fast zehnmal so viel, in autokratischen Regimen. Zwar nimmt die Zahl vollständiger Autokratien seit 1980 kontinuierlich ab, doch viele Länder wie Ungarn, Polen oder die Türkei haben auf dem Weg zu stabilen Demokratien einen autoritären Rückschlag erlitten. Der zuvor relativ ungebrochene progressive Trend ist daher seit einigen Jahren etwas eingedellt. Wenn alte Sicherheiten wegbrechen, sind Menschen, vor allem Männer, nicht nur für autoritäres Gebaren anfällig. In Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche stellen autoritäre Kollektive wie in China oder Russland noch eine zweite Art von Gefahr dar, nämlich für die Demokratie als Gesellschaftsform. Autoritäre Regime können am Markt schneller und effizienter entscheiden und langfristige Großprojekte gegen die kurzfristigen Interessen der Mehrheit durchsetzen, während Demokratien in diesem Punkt einen systematischen Nachteil haben. Dasselbe gilt für Google oder Facebook, die zwar ihr Geld mit Neophilie verdienen und sich als progressiv vermarkten, aber ihrer Natur nach ebenfalls autoritäre Kollektive sind. Gerade weil sie hierarchisch und undemokratisch aufgebaut sind, können sie als handelnde Einheit einen großen Hebel ansetzen. Beide Kollektive, also autoritäre Staaten wie internationale Monopole im Bereich der sozialen Medien, sind natürliche Feinde einer auf Überlegung und Abwägung beruhenden Demokratie.